Teil 32 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Gevatter Tod. Es war einmal ein armer Mann, der hatte schon 12 Kinder. Wie das 13. geboren wurde, wusste er sich nicht mehr zu helfen und lief in seiner Not hinaus in den Wald. Da begegnete ihm der liebe Gott und sagte: »Du dauerst mich, armer Mann. Ich will dir dein Kind aus der Taufe heben und für es sorgen, da wird es glücklich auf Erden.« Der Mann antwortete: »Ich will dich nicht zum Gevatter, du gibst den Reichen und lässt die Armen hungern.« Damit ließ er ihn stehen und ging weiter. Bald darauf begegnete ihm der Tod, der sprach gleichfalls zu ihm: »Ich will dein Gevatters Mann werden und dein Kind heben. Wenn es mich zum Freund hat, da kann es ihm nicht fehlen. Ich will es zu einem Doktor machen.« Der Mann sagte: »Das bin ich zufrieden. Du machst keinen Unterschied und holst den Reichen wie den Armen. Morgen ist Sonntag, da wird das Kind getauft. Stell dich nur zur rechten Zeit ein.« Am anderen Morgen kam der Tod und hielt das Kind über die Taufe. Nachdem es groß geworden war, kam er einmal wieder und nahm seinen Paten mit in den Wald. Da sprach er zu ihm: »Jetzt sollst du ein Doktor werden. Du brauchst nur Acht zu geben. Wenn du zu einem Kranken gerufen wirst und siehst mich zu seinem Haupte stehen, so hat's nichts zu sagen. Lass ihn dann an dieser Flasche riechen und salb ihm die Füße damit. So wird er bald wieder gesund sein. Stehe ich aber zu seinen Füßen, dann ist's aus. Dann will ich ihn haben und untersteh dich nicht, eine Kur anzufangen.« Damit gab der Tod ihm die Flasche und er war ein berühmter Doktor. Er brauchte den Kranken nur zu sehen, so sagte er schon voraus, ob er wieder gesund werde oder sterben müsse. Einmal war er zum König gerufen, der an einer schweren Krankheit daniederlag. Wie der Doktor eintrat, sah er den Tod zu den Füßen des Königs stehen. Und da konnte seine Flasche nichts mehr helfen. Doch fiel ihm ein, er wollte den Tod betrügen und packte also den König an und legte ihn verkehrt, so dass der Tod zu seinem Haupte zu stehen kam. Es glückte und der König wurde gesund. Wie der Doktor wieder zu Hause war, kam der Tod zu ihm und machte ihm böse, grimmige Gesichter und sagte: »Wenn du dich noch einmal unterstehst, mich zu betrügen, so drehe ich dir den Hals um.« Bald danach ward des Königs schöne Tochter krank. Niemand auf der Welt konnte ihr helfen. Der König weinte Tag und Nacht. Endlich ließ er bekannt machen, wer sie kurieren könne, der solle sie zur Belohnung haben. Da kam der Doktor und sah den Tod zu den Füßen der Prinzessin stehen. Doch weil er von ihrer Schönheit ganz in Erstaunen war, vergaß er alle Warnung, drehte sie herum und ließ sie an der heilenden Flasche riechen und salbte ihr die Fußsohlen daraus. Kaum war er wieder zu Haus, da stand der Tod mit einem entsetzlichen Gesicht vor ihm, packte ihn und trug ihn in eine unterirdische Höhle, worin viel tausend Lichter brannten. »Siehst du«, sagte der Tod, »das sind alle Lebende. Und hier ist das Licht, das noch ein wenig brennt und gleich auslöschen will. Das ist dein Leben. Hüt dich.« Ende von Der Gevatter Tod, gelesen von Elli, Juni 2012.